In der russischen Internetzeit stirbt Remtschitsche erschien jüngst ein Beitrag, in dem berichtet wurde, dass die TVRK beim Aufbau eines starken Wirtschaftsstaates unterbrochen große Erfolge erzielt.